Diese Konserve ist die Dokumentation eines Selbstversuchs und soll abschließend unter anderem die Frage klären, ob TJ Podstock kompatibel ist oder eben nicht. Das Podstock, für die, die es nicht wissen, ist ein sich jährlich wiederholendes Treffen der deutschen Indie-Podcast-Szene für Podcastende und Zuhörende. Dies frei unter dem Motto: Podstock ist, was ihr draus macht. Da kommst du hin und wirst aufgenommen, kannst dich einbringen, musst du aber nicht und kannst sein, wie, wer und was du bist. Sagen sie: Dümmer geht immer. Herzlich willkommen hier im Podstock-Studio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 257, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Bevor jetzt das erste Geschrei der Missverstehenden losgeht: Das Podstock findet auf dem Jugendfreizeitgelände in der Nähe eines flachen Sees östlich von Damme statt. Dieser See gilt als zweitgrößter Binnensee Niedersachsens, heißt Dümmer. Das Gelände nebst Landschaft um den See ist schick und der Fisch im Restaurant gegenüber schmackhaft. Will sagen, hier kann man jederzeit auch ohne Podstock hinfahren. Deshalb, Dümmer geht immer. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Dümmer See im Westen Mecklenburg-Vorpommerns. Meinen ersten Versuch in Sachen Podstock startete ich im Oktober 2024. Es war ein Tageszwischenstopp auf dem Weg in den Urlaub und irgendwie konnte ich nicht connecten. Interessierte finden den passenden Beitrag in Konserve 203. Naja, vielleicht hatten das Podstock und ich damals nur einen schlechten Start und vielleicht, wenn's das volle Programm gewesen wäre, hätte es besser laufen können. Manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit, die einen ansonsten guten Tag versaut. Und jetzt, 1,5 Jahre später, reflektierte ich die Gründe meiner Podstock-Abstinenz und stellte mir eine meiner Lieblingsfragen. Warum soll ich mich ärgern, wenn das Gegenüber das viel besser kann? Der Kalenderspruch, den mir ein Arbeitskollege schenkte und der seitdem an meinem Whiteboard hängt, kommt mir in den Sinn. Sei einfach du selbst. Niemand sonst hat da Bock drauf. Macht aber nix, denn Leni sagte in ihrem Podcast sinngemäß: Du kannst sein, wie du willst, da kommst du hin und die nehmen dich, wie du bist. Glänzende Voraussichten, zumal das Wetter am Samstag perfekt sein soll. So packte ich meinen Kram, meine Holde packte ihren, dann meine nebst mir in ihr Auto und so machten wir uns Freitagnachmittag auf den Weg. Einlass ab 15 Uhr, das werden wir nicht schaffen, aber zum abendlichen Programm Glanzlicht sollte es reichen. Johannes Wolf gibt Blut auf dem Uhrenturm, ein soziales Kombinationsspiel oder Neudeutsch Social Deduction Game. Dafür war eine verbindliche Anmeldung notwendig, die ich zwar ausfüllte, aber nicht bestätigt bekam. Ob's geklappt hat oder ich mich möglicherweise zu blöd angestellt hatte, wird sich zeigen. Der Start ist für 20.45 Uhr geplant und bis dahin sollten wir's nebst Einchecken und Zimmerbezug schaffen. Doch hört selbst. Autobahn. Wir fahren auf der Autobahn. Auf der A1. Ist es die A1? Ist es die A1, ne? Ja. Ja, es ist die A1. Auf der A1, gerade in eine 130er-Zone rein. Mit 131, das ist der Wahnsinn. Wir befinden uns auf der Höhe des Westhofener Kreuzes. Es ist Freitag, der 10. April 2026, 14.14 Uhr, vor uns bildet sich gerade ein Stau und wir sind auf dem Weg zum Podstock. Ja, Podstock 2026, hier quasi live von der Autobahn. Nach letztem Stand sitzt Leni noch im ICE mit Verspätung. Wahrscheinlich steht er auch im Stau und dementsprechend warten sich Esel und Teddy den Wolf. Leni wird von Tobi, ab jetzt Stefan genannt, mutmaßlich, weil er sich schlecht Namen merken kann. Und meine Holde wäre mit Stefan nicht einverstanden. Sie würde dann aufs Gendern bestehen. Stefanie wäre für sie richtig. Mich kann er dann TJ nennen, wer weiß schon, wer Andreas heißt. Und wer bitte ist eigentlich Paul? Das Podstock wird gerade schon seit 10 Minuten aufgebaut im Haupthaus. Da haben die jetzt Zugriff zu und unsere voraussichtliche Ankunftszeit wird irgendwo bei 16 Uhr liegen. Obwohl um 15 Uhr schon der Check-in öffnet. Aber hey, irgendwas ist ja immer und da ja die eigentliche Veranstaltung erst nach dem Abendessen losgeht, was wir auch gebucht haben, meine Fresse, ist hier was los. Aber der Verkehr läuft wieder. Wird es dann doch was geben, denke ich, hoffe ich. Hier stehen eine Menge Kräne neben der Bahn. Da vorne wird es auch wieder dichter, aber es sind echt viele LKWs unterwegs für einen Freitagnachmittag. Also die deutschen Autobahnen sind eher der Suezkanal und nicht die Straße von Hormus, würde ich sagen. Weil da dürfte ja recht wenig los sein. Ich habe auch noch kein Auto gesehen, was irgendwie nach Podstock-Besuchern ausschaut. Wir gucken ja, jetzt haben sie wieder alle... Upsi! Die Holde haut den Anker raus, das ist der Wahnsinn. Nee, und wir hoffen ja eigentlich noch den Tourbus von Esel und Teddy zu sehen, aber mutmaßlich, ich weiß nicht, wo Leni zusteigen wird, wird er hinter uns sein. Die Spannung steigt ins Unerträgliche. Werden sie pünktlich zum Musical eintreffen oder wird das mit heißer Nadel gestrickt? Wir werden es erleben. Und mehr gibt es im Moment eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich melde mich später nochmal. Bis denne. Ja, ich bin's wieder. Immer noch auf der A1. Diesmal auf Höhe. Keine Ahnung, wo sind wir denn hier? Ich kann's dir nicht sagen. Auf, sie kann's mir nicht sagen. Also in der Nähe von, keine Ahnung. Kurz vor der 44 Abfahrt Kassel. Ja, kurz vor der 44 Abfahrt Kassel. Wow. Also, warum Abfahrt ist auf der Gegenfahrbahn eine Vollsperrung? Ich kann es euch sagen. Wir kamen nämlich gerade an einer sehr interessanten Situation vorbei. Ich gucke so über diese Mittelplanke und denke, warum steht da eine Polizistin auf der Straße mit Warnweste? Und warum stehen da noch zwei? Und dann schauen wir in den Hang neben der Autobahn, in die Baratten, und da sitzt ein Schwan. Die stehen also tatsächlich mit 3 PolizistInnen auf der Straße, sichern diesen Schwan und mehrere Polizeifahrzeuge haben eine Vollsperrung auf der A1 in Richtung Köln veranstaltet. Was wir nicht sehen, vielleicht ist ja eine Schwanenfamilie unterwegs, ne? Genau, weil möglicherweise. Ja, die Küken sind ja so schon länger. Die Kükis, das könnte natürlich sein. Aber Schwäne stehen, ich glaube, unter Naturschutz, keine Ahnung. Kann es ja nicht, wenn es sind oder Schwäne da rumrennen, die Autos fahren lassen. Nee, das gibt dann Federn. Aber ist der Knaller. Ja, nu. Jetzt stehen die da am Freitag Nachmittag. Reiserückverkehr so ungefähr. Und Berufsverkehr in der Vollsperrung, weil Schwan. Kannst du dir nicht ausdenken, finde ich geil. Wir haben nur Glück, dass es nicht in Richtung Podstock geht. Ende der Eilmeldung, weiter im Text. Das war schon mal eine spannende Anreise. Die Parkplatzsituation stellte sich zudem als ziemlich entspannt heraus. So luden wir aus und begaben uns ins Haupthaus an den Infostand, um einzuchecken und dann aufs nahegelegene Zimmer. So, Dümmer, wir sind im Freizeithaus, haben hier ein Zimmer bezogen. Das war super, wir konnten direkt auf den Hauptparkplatz hier. Das war richtig geschickt. Was machst du? Stühle auseinanderstellen. Wegen dem Tisch. Lass mich da erstmal das Ding hier beziehen. Ernsthaft. So. Ja, fängst schon wieder das Frickeln an. Zwischendurch frickeln. Ja, ehrlich. Du machst alles für dich fertig und mir gibst du die Zeit nicht. Wow, für Köpfe und Füße gibt es hier ein Brutalbrett. Das ist ja geil. Nee, wir sind also angekommen. Man hat uns die Kette aufgemacht, wir konnten rein. Da waren noch Parkplätze da, wo wir... Andreas? Ja? Nimmst du das für die Matratze? Was ist das? Das ja. ist für die Bettdecke. Ja, es sah aber für mich anders aus. Und was ist das? Das ist die Bettdecke. Ach so. Wie auch immer. Muss ich rausschneiden, dumm anstellen hier. Ja, ich habe ein Spann... Ach, das ist ein Spannbetttuch. Sag das doch. Ja, cool. Also, Wo war ich? Ja, wir sind also direkt parkplatzmäßig hier vorm Haus. Das ist sehr, sehr schön. Rein. Die Orga hatte den Anmeldetisch schon fertig. Und interessanterweise haben wir unser Zimmer direkt über dem Anmeldetisch. Also quasi. Das ist gut. Kleine Wege. Wir haben ein Einzelzimmer. Das hat, lass mich raten, 5 Betten oder was? Nee, 6. Ein 6-Bettzimmer als Einzelzimmer, als 2-Bettzimmer. Das ist der Knaller. Also wir wollten ja eigentlich ein 2- oder 3-Bettzimmer haben, aber jetzt haben wir ein 6-Bettzimmer. Why not? Sehr schön. So. Ja, ist hier eine Menge... Verdammt, das tut aber weh am Knie, wenn du hier vor das Holz dengelst. Das ist nicht schön. Und diese Spannbettlaken, die sind auch ziemlich eng. Nee, meins war sehr gut. Meins nicht. Das hier passt kaum rein, das ist für ein Kinderbett oder so. Und jetzt habe ich mein Schienbein blutig, glaube ich. Ja, ich habe halt lange nicht mehr gecampt. Campen ist halt nicht meins, wisst ihr? Ich weiß sowieso nicht, wie sich das hier jetzt gleich anhört. Das war auch eine blöde Idee, glaube ich, ein Bett zu machen, während man was aufnimmt. Aber hey, was weiß ich schon, ne? Sieht lustig aus. Naja, ja, mal gucken, vielleicht wird's noch. Es ist so weiße Wäsche, vielleicht haben die das an der falschen Ecke. Also ich habe ein Bananenbett, schau. Sieht gut aus, ne? Bananenbett. So, das ist wirklich gespannt. Da ist die Spannung pur. Aber hey, naja, ist ja wurscht. Jetzt ist es drum, das ist auch nicht kriegsentscheidend. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Finde ich gar nicht mal so übel. Ja, und dann hat man uns direkt Bändchen und Bettwäsche und Zimmer gezeigt. Also super gemacht. Ich bin bis jetzt total begeistert. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt war. Aber lauter Bekannte. Ah. Das ist so hart zusammengebügelt. Das geht ja kaum auseinander. Echt, wie so ein Spinnaker frisch aus der Kiste. Das ist ja Wahnsinn. War deins auch so hart zusammengebügelt? Ja. Ah, also dann liegt es ja nicht nur an mir. Versteht jetzt sowieso keiner, weil ich habe ja das Bettzeug von meinem Bettzeug. So. Ich muss es ja einmal links rum, einmal rechts rum nehmen. Nee, mach das doch so und pack rein und dann kannst du es. Ja, aber meins war ja richtig rum, deswegen muss ich ja andersrum. Wie war deins richtig rum? Weil die Naht hier ist. Und jetzt muss ich so greifen. Ach Frau, lass mich doch. Das ist nicht das erste Mal, dass ich ein Bett beziehe, ehrlich. Also wir müssen das Zimmer dann besenrein wieder übergeben. Also quasi Erinnerungen an die Bundeswehr kommen auf. Aber auf jeden Fall besser, als ich ein... Ich bin noch am Überlegen, ob ich mich andersrum hinlege, weil dann ist der Ausstieg auf der richtigen Seite. Egal. Ich müsste noch irgendwo ein Kopfkissen haben, ne? Das meine ich doch, den Bezug. Nicht das Kopfkissen, den Bezug. Den Bezug! So. Ja, ja. Wo geht denn das auf? An unten, irgendwo an der langen Seite. Ah, an der langen Seite. Das war der Trick, den ich brauchte, an der längeren Seite. Bin jetzt mal gespannt, Kopfkissen sind ja nicht so meins. Und dann könnte man sich ja mal was gucken, wie man ankommt und wo man hingeht und was schon geht. Ja, so, Bett ist bezogen. Alles soweit schick. Alles hier, meistens ja im Haus, brauchst nicht mal eine Jacke. Ist ja toll. Ich mach mal aus, ich glaube, die Aufnahme muss verworfen werden. Soweit so schön und auch die Aufnahme war brauchbarer als zuerst vermutet. Nachdem ich mich kurz orientiert hatte, wo welche Räume sind, erwogen wir einen kleinen Spaziergang. Das Wetter war gut und nach der 3-stündigen Autofahrt sollten uns ein paar Schritte aufs Abendessen vorbereiten. Hat die geneigte Gehörschaft eigentlich das Woman's Planning bemerkt? Ja, auch das soll es geben. Zumindest in einer gesunden Beziehung wie bei uns. Da ist nicht nur der Mann der Planer, Mansplainer, Dings, egal. Ja, es ist immer noch Freitag, der 10.04.2026. Wir sind mittlerweile am Dümmer angekommen, haben im Haus eingecheckt, das war toll. Wir kamen an, es war ein bisschen Stau auf der Zufahrtsstraße und dort, wo man letztes Jahr keinen Parkplatz bekam, da kriegten wir dieses Mal einen. Wir wurden direkt freundlich gefragt von Leuten, die man ansehens kannte. Scheibe runter zum Potstock. Ja, ich mache die Kette auf. So, und zack waren wir da. Alles war schick. Hatten wir da nicht auch irgend so einen Cash gemacht? Hier? Ja. Ja. Ein bisschen rüber. Der nächste, der geht jetzt irgendwo, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja. Naja, wie auch immer. Ja, ja, aber hier in die Richtung gibt es noch was, in die andere auch. Ja, und dann konnten wir halt direkt parken, ab zum Orga-Tisch, zum Infotisch, Bändchen bekommen, eingescheckt, Zimmer gezeigt bekommen, Bettwäsche gekriegt. Ja, dann kam dieser Versuch, ein Bett zu beziehen, haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Ging erstaunlich gut. Zu Hause geht es halt immer ein bisschen anders, da kennt man den ganzen Kram. Das windet jetzt ordentlich, ich hoffe, es versaut euch die Aufnahme nicht. Und dann haben wir uns hier und da angeguckt. Ich habe schon mit dem ersten ein bisschen gekallt. Und jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. Hier am Dümmer über den Radfußweg bei dezentem Wind, strahlender Sonne. Ja, ist auch ein bisschen wolkig, aber es geht. Ich habe ein T-Shirt an, Weste drüber, passt. Ich muss immer sagen, ich trage nur eine Bluse und ein Sweatjacke. Dann wissen die Leute Bescheid, wenn ich mich nicht dick einpacke. Also die Holde trägt nur eine Bluse und eine Sweatjacke. Und da sie sich nicht dick eingepackt hat, solltet ihr eigentlich Bescheid wissen, dass es hier sommerliche Temperaturen sind mit einem Hauch von Wind. Man könnte meinen, man ist auf Fuerteventura, wenn die Vegetation nicht so üppig wäre. Ja, schön haben sie es hier. Schöne Grüße an Herrn Usimo. Das erklärt es ja dann für ihn. Ja, der dicke alte Mann ist auf dem Potstock. Der Selbstversuch hat begonnen und ist erstaunlich gut gestartet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mit dem Johannes gesprochen und dieses Social Deduction Game, was ich ja anfangs angeteasert habe, hat zu wenig Mitspieler. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Wir konnten leider meine Holde nicht davon überzeugen, oder soll ich sagen, noch nicht, man weiß es nicht, davon überzeugen, wobei es ist auch spät, ne? Also es geht ja von 20.30 Uhr oder 45 bis... Ah, es bimmelt. Das ist natürlich dann schwierig. Kommt noch mehr. Da ist man natürlich dann auch gegebenenfalls schon müde. Wer weiß das schon. Ja, aber es sind zu wenig Leute, die sich angemeldet haben. Ich hoffe, das wird noch mehr, damit man das dann nachher auch schön spielen kann. Wäre ja schade, wenn das ausfällt. Fände ich sehr traurig. Aber ja, wir schauen. So, da hinten, da ist eine ganze Menge Menschen auf der Strecke. Ich weiß es nicht. Wir haben auf dem Hinweg Vogelbeobachter gesehen, die standen dann mit dem Spektiv an der Straße, guckten über die Straße hinüber auf eine Wiese, aber es kam Auto an Auto, also war vielleicht eher ein wenig suboptimal. Aber bis jetzt alles schick und wie gesagt, wir gehen jetzt hier ein bisschen spazieren. Was war echt der Knaller, der Schwan auf der Autobahn. Und dann kam ja kurze Zeit später irgendwie Verkehrsnachrichten, aber vom Schwan wurde nichts erzählt. Vielleicht war es ja auch mehr als ein Schwan. Wir haben ja nur den Schwan am Hang gesehen. Und die PolizistInnen standen ja dann da und sorgten dafür. Gänseinformationsflug. Eine schert aus. Ich hoffe, die kackt jetzt nicht, dann sieht das für uns auch schlecht aus. Aber hier ist echt Mückenbrutgebiet, ne? Wenn du das hier so siehst, Landschaft entdecken, mystisch und vielfältig, das ist hier so, ja, hier steht Wasser und dazwischen Binsen, weiß ich nicht, vielleicht können auch andere Pflanzen sein, ich habe doch keine Ahnung. Alles nur eine Binsenweisheit, aber man sieht irgendwie schon, da könnten eine Menge Mücken drin sein. Aber das Ganze wird schick, denke ich. Ja, bis später mal. Weil die Uhrenturmgeschichte etwas länger gedauert hatte, ich meine, es war so gegen 1.10 Uhr, als ich am Zelthaus aufbrach, war ich gegen 1.30 Uhr im Bett. Meine Bemühungen einzuschlafen wurden eine gute Viertelstunde später jäh zunichte gemacht, als die Bewohner des Zimmers nebenan eintrafen. Einen Vorwurf machen konnte man ihnen nicht, denn die Zwischenwände waren sehr hellhörig. Wäre ich nicht so faul gewesen, hätte es zu einer lustigen Aufnahme reichen können, aber hey, Leute ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung aufzunehmen, wäre ohnehin so eine Sache. Für einen kurzen Moment war ich versucht, ich kann euch hören, als Direktnachricht zu senden, aber auch das war mir in diesem Moment zu aufwendig. So hörte ich noch ein Weilchen zu, bis gegen 2.15 Uhr geräuschtechnisch der Lichtschalter gedrückt wurde. Dann schlief ich irgendwann ein. Als ich kurz gegen 7 Uhr erwachte, war ich dementsprechend müde. Es half aber nichts. Ich machte mich fertig und tigerte durch die Gegend. Im Betrium traf ich auf Lars, der seinen Beitrag Amateurastronomie vorbereitete, und wir unterhielten uns eine Zeit lang über sein Teleskop. Allerdings durfte ich ihn nicht zu lange vom Aufbau abhalten und so schlug ich die Zeit bis zum Frühstück anderweitig tot. Nach dem Frühstück suchte ich erneut das Betrium auf und erfreute mich am erwähnten Beitrag über Amateurastronomie, der überaus gut besucht war. Glanzlicht war ein Planetarium in Form einer Kunststoffkugel mit innenliegender Beleuchtung. Meine Holde hörte sich stattdessen einen Beitrag über Gebärdensprache an, der sie dermaßen begeistert hatte, dass sie recht spät zum Mittagessen eintraf. Nichtsdestotrotz wurden wir satt und hielten es für eine gute Idee, im Anschluss einen Schrittiergang zu machen. Auch bot sich mittendrin ein kleiner Geocache an. Doch hört selbst. Es ist Samstag, der 11.04.2026. Ich befinde mich gerade auf einem Fußweg zu einem Aussichtspunkt, ich glaube Aussichtspunkt Nord am Dümmer. Ist das so? Ja. Und da liegt ein Geocache. Wir machen mal einen kurzen Abstecher vom Potstock, um ein paar Schritte zu machen. Eigentlich müsste ich nicht, es ist Samstag, also mein quasi schrittfreier Tag. Joggt da wer? Nee. Fühlt sich nur so an. Nein, und bis jetzt lässt sich das Potstock, sprich der Selbstversuch, recht gut an. Gestern Abend, gestern Nachmittag, heute Morgen war noch alles schick. Aber zurück. Also, ich weiß gar nicht, ich hatte ja noch gesprochen, als wir spazieren waren, ne? Richtig? Ja. Aber ich weiß nicht, ob die Aufnahme was geworden ist. Wie auch immer. Ist das hier eine Schleuse? Ja. Sieht so aus. Wir haben hier sowas wie eine Schleuse. Ich mache euch mal ein Foto. Hübsch haben sie es hier. Ist jetzt so machen, dass die Leute... Oh, es ist mir relativ wumpe. Ja, gestern am Spazierengehen, es war irgendwann Abendessen. Es gab Brötchen, es gab Brot und dazu, wer wollte einen Burger? Ich nahm den mit Pute. Wir hatten auch ein bisschen Salat und sowas, also konnte sich einen schönen Burger zusammenschrauben. Das war in Ordnung, war auch lecker. Das Essen ist überhaupt ganz gut dort. Und dann kam die eigentliche Eröffnung. Die war dann etwas länger als gedacht. Anberaumt war von 1915 bis... Ja. 2015. 20 irgendwie sowas. Weil ja die nächsten Richtig. Programmpunkte kamen. Genau. Wie auch immer, aber die nachfolgenden Sendungen verschoben sich um Minuten, halbe Stunden. Aus dem einfachen Grund, weil nicht nur die Orga begrüßte und stellte etwas vor, sondern auch Angst, die scheißen, Die scheißen einen an. Die kommen hier in Formationsflug und dann denkst du dir, da kommen die Streubomben. Das ist die Hölle. Ja, nein. Die Orga stellte sich also vor und erzählte so ein bisschen was zum Potstock. Und dann kam die große Vorstellungsrunde. Müsst ihr euch vorstellen, da sitzen also in einem Atrium auf Treppen. Unten ist die Bühne und auf den Treppen sitzen dann die Zuschauenden, sprich die Teilnehmenden. Und letztere, nämlich die Teilnehmenden, durften, sollten, wenn sie denn wollten, sich vorstellen. Ja, und das waren nicht 5 Mann oder 10 oder 50. Annähernd 100. Annähernd 100. Wirkte gar nicht so, aber man sollte dann sagen, wer man ist, warum man da ist, ob man schon mal da war, wie viel Potstock das ist, welche Erwartungen man hat und so ein bisschen hinterher. Ja, und das machten dann auch alle. Und ich erzählte dann auch so, ja, also hier TJ und bla und mach hier KRD. Und das war so ein Funkmikrofon, das ging dann so von Hand zu Hand. Und ich sagte aber, so heimlicher Star ist die Holde. Ist er auch, oder? Ah, ich höre den Applaus schon. Gab das dann weiter und irgendwann kam dann das Mikrofon bei meiner Holden an. Ich dachte schon, die reicht das jetzt sang- und klanglos weiter, weil die will ja nie im Podcast sein. Falsch. Selbstverständlich will sie im Podcast sein. Sie sagt also, ja, ich bin... Die, die niemand hört und ja. Es hörte niemand. Genau, aber es hörte niemand, weil wohl just in dem Moment der Übergabe des Mikrofons die Batterie des Senders leer war. Ja, und das war's dann. Dann musste dann erstmal Mikrofon der Sender ausgetauscht werden, also die Batterie getauscht werden, das Akku, was auch immer. Das war dann schon recht lustig, aber auch sehr passend. Das heißt, es ist also alles quasi wie immer. Ja, war auch ein Lacher insgesamt. Es war gut abgesprochen mit der Technik. Ich habe da gar nichts abgesprochen. Auf jeden Fall war dann irgendwann diese Vorstellungsrunde zu Ende und es ging zu dem für mich interessantesten Programmpunkt, nämlich Johannes Wolf hatte ein Social Deduction Game an den Start gebracht und ich hatte auch gedacht, er moderiert das, aber nein, er moderierte es nicht, sondern es war, wenn mich mein Namensgedächtnis nicht ganz im Stich lässt, Max, der das auch schon mal gemacht hatte und Johannes hatte das schon mal gespielleitert und wollte jetzt aber mal irgendwie mitspielen. Also ich glaube, beide hatten mal irgendwie zwei von diesen Spielen auf der Uhr. Waren also jetzt auch noch nicht die Ultra-Cracks, wie sie sagten. Also nicht wörtlich. Und jetzt saßen wir zu 15 Leuten plus Spielleiter auf dem Holzboden. Also wir saßen auf Stühlen, aber auf einem Holzboden. Dielen auf Holzträgern im sogenannten Zelthaus. Und jeder Schritt verursachte ein Knarren. Also das ist so ein typisches Haus, in dem man nicht unten wohnen möchte, wenn oben vermietet ist. Ne? Das, jeder Schritt ein Treffer. So, und dann haben die unten erstmal Musik gemacht. Und obwohl der Bass unten gar nicht so laut war, fühlten wir uns oben, als säßen wir in der Röhre einer Bassreflexbox. Das haben wir dann angeprangert und das wurde dann auch besser. Und weil unten dann sowieso irgendein anderes Spiel laufen sollte, wurde es dann auch irgendwann leise und hörte auf. Und wir hatten dann so eine doch recht lange Einführungsphase, weil es wurden alle Charaktere des Spiels erklärt. Ich sag mal so, wer die Werwölfe von Düsterwald kennt oder das Spiel Die Werwölfe von Düsterwald oder schon mal gespielt hat, der weiß, es gibt zwei Parteien, die Wölfe und die Bürger. Und Wölfe können unter Umständen unterschiedliche Charaktere haben, die Bürger auch. Und bei den Werwölfen von Düsterwald gibt es dann halt Magier oder Hexe oder Bürgermeister oder weiß der Geier was. Und in demselben Stil gibt es das halt bei diesem Spiel auch. Mord auf dem Uhrenturm, wie auch immer. Das Setting ist also ähnlich. Es gibt Bürger mit unterschiedlichen Charakteren. Es gibt dann sogenannte Außenseiter, die gehören aber mit zu den Bürgern. Die sind also auch blau. Und dann gibt es in Rot einmal den Imp, das ist ein Dämon, und seine Schergen. Derer, soweit ich mich erinnere, vier. Ja, und der Spielleiter hat dann ein Buch. Das heißt, es ist eigentlich ein großer Kasten, wo er die Karten der einzelnen Personen, so wie sie denn am Tisch sitzen oder ohne Tisch sitzen, anordnen kann. Wir saßen auf Stühlen im Kreis und in der Mitte zwischen uns stand eine Karte und auf dieser Karte, wir hatten leider zu wenig LED-Lampen, als dass jeder hätte ein Licht haben können. Richtige gingen ja nicht wegen der Rauchmelder. Lag also eine Karte mit den Plätzen im Karree und überall lag dann so ein Plättchen drauf. Wenn das Plättchen weiß ist und darauf ist ein lila Teil, dann lebt man und hat eine Stimme. Wenn es umgedreht wird, dann ist es dunkel. Und das Plättchen liegt noch drauf, dann ist man tot, hat aber noch einmal eine Stimme. Und wenn das Plättchen weg ist, dann ist man tot, kann zwar immer noch mitdiskutieren, aber hat keine Stimme mehr, wenn es um Abstimmungen geht. So, und dann gab es halt die Bürger mit unterschiedlichen Sachen. Also zum Beispiel gibt es einen sogenannten Totengräber, der in diesem Fall von mir verkörpert wurde. Das heißt, immer wenn ein Bürger hingerichtet wurde, bekam ich nachts so ein Antipper vom Spielleiter, machte die Augen auf und er zeigte mir, welcher Charakter denn dieser Hingerichtete war. Vielleicht muss ich noch einfügen, die Bürger spielen halt gegen die Bösen, gegen die Dämonen und die Schergen. Und wer am Schluss übrig ist, hat halt gewonnen. Es gibt wie bei Werwölfe eine Tag- und eine Nachtphase. In der Nachtphase bringt der Dämon jemanden um. Und In der Tagphase können die Bürger einen hinrichten, wen auch immer. Dazu kann es zuvor eine Diskussion geben. Das heißt, einer kann sagen, also ich würde zum Beispiel den TJ anklagen, der redet zu viel oder redet zu wenig oder der hat sich darunter verdächtig gemacht. Dann kann man darüber diskutieren. Eine andere Nummer ist, wenn die Person sagt, ich klage TJ an, weil dann ist es eine direkte Anklage, dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Dann muss er begründen, warum er mich anklagt. Ich darf mich noch einmal verteidigen und dann gibt es eine Abstimmung. Und die Abstimmung läuft so, im Uhrzeigersinn, ab meiner Linken hält der Spielleiter den Arm hin und dreht sich wie eine Uhr. Und wer in dem Zeitfenster, wo sein Arm auf einer Person ruht, das geht relativ schnell, den Arm hebt oder gehoben hat in diesem Zeitfenster, der gilt als Zustimmung und wer den Arm nicht hebt, eben als Ablehnung. Dann werden die Stimmen gezählt und wenn es mehr als die Hälfte der Stimmen sind, gilt die Person als hingerichtet. Wenn mehrere Personen hingerichtet werden sollen und es gibt einen Stimmengleichstand, also bei zweien, jeder bekommt 6 Hinrichtungsstimmen, dann stirbt niemand. Auch das kann passieren. Es können also mehrere Personen auf der Hinrichtungsliste stehen, aber sterben tut halt immer nur einer. Ja, natürlich. Es wird nicht öffentlich, welcher Charakter in der Nacht gestorben ist oder wer hingerichtet wird, anders als bei Werwolf. Habe ich vergessen. Der Spielleiter geht nicht hin und weist Personen den Charakter zu, sondern er hat so einen Beutel und da drin sind halt die Karten. Das heißt, jeder Spieler geht zu ihm hin, zieht aus dem Beutel eine Marke oder eine Karte, eine Runde. Und weil die schon mal gern aneinander kleben, eine Seite, die ist ein bisschen fällig und die andere Seite ist glatt. Weil würde man zufällig 2 ziehen, dann müsste man wieder von vorne anfangen, also mit der Auswahl. Ja, und dann ziehst du halt deinen Charakter, guckst drauf, so dass es halt kein anderer sieht, weißt, wer du bist, gibst den Charakter, also dieses Kärtchen, dem Spielleiter und der hängt das da in seinen Kasten. So, jetzt gibt es einen Charakter, der heißt der Spion. Der darf jede Nacht einmal in den Kasten gucken. Das heißt, wenn der ein fotografisches Gedächtnis hat, dann weiß der genau, wer was ist und wo er sitzt. Dann der Fuchs im Gänsestall. Dann gibt es noch eine unangenehme Geschichte. Es gibt einen Bösewicht, der heißt der Giftmischer. Der wird ebenfalls jede Nacht geweckt und zeigt dann auf eine Person. Und diese Person hat dann einen Gifttrunk bekommen, die ihn aber nicht umbringt, sondern nur seiner Fähigkeiten beraubt. Das heißt, er kann in dem Moment, also in der nächsten Nacht und am nächsten Tag nichts machen, weil er vergiftet ist. Vielleicht erzählt er dann noch Unsinn oder man erzählt ihm Unsinn. Und dann gibt es noch den sogenannten Trunkenbold. Und den weist der Spielleiter irgendeiner Person zu, ohne dass die Person das weiß. Was bedeutet? Sagen wir mal, ich bin, wie in dem Spiel auch, der Totengräber. Und ich werde in der Nacht angetippt und er zeigt mir die wahre Identität des Hingerichteten oder der Hingerichteten. Dann kann es sein, wenn er mich zum Trunkenbold erwählt hat, das gilt dann für das ganze Spiel, dass die Information, die er mir gibt, falsch ist. Was macht das jetzt? Wir haben die Nacht, stirbt jemand und am nächsten Tag dürfen die anderen diskutieren. Das heißt, die bleiben nicht sitzen, so wie man das gerne macht, sondern man kann sich eine Viertelstunde, 20 Minuten frei bewegen, geht in einen anderen Raum oder stellt sich als Grüppchen zusammen und diskutiert. Hat man was gesehen? Hat man was gehört? Weiß man was? Hat man Informationen bekommen? Weil es kann ja sein, dass einer sagt so, ja, ich bin der Spion, vertraut sich einer anderen Person an, von der er glaubt, dass sie eine gute ist und sagt, hier, ich bin der Spion, ich weiß, der und der ist böse. Jetzt kann diese Person, der das gesagt hat, diesen Gedanken ja weitertragen. Ich habe gehört, der und der soll böse sein in einer anderen Gruppe, ohne die Identität des anderen offenzulegen. Oder man hat sich vielleicht einem Bösen anvertraut und der sagt allen, also passt mal auf. Ich hatte hier einen, der sagt, er ist der Spion. Und weil die Bösen sich ja untereinander kennen. Und der hat genau gesagt, du bist der Dämon oder du bist irgendein anderer der Schergen. Den müssen wir wegmachen. Die Gruppe trifft sich wieder zusammen, setzt sich hin. Es kommt zur Diskussion, zur Anklage, zur Abstimmung. Das heißt, nehmen wir an, die Person, der sich der Spion anvertraut hat, war ein guter, ist wahrscheinlich nichts passiert. Oder man nominiert erstmal die Person, von der Spürung gesprochen hat. Kann ja sein, dass da einer sagt, so, zum Beispiel die Person X ist Giftmischer. Dann kann man darüber dann abstimmen, in der Form, wie ich schon drüber gesprochen habe. Andererseits kann er sich einem Bösen anvertraut haben. Da werden natürlich auch möglicherweise die Bösen zusammenhalten, die nicht wählen. Es stirbt wer anders, aber in der nächsten Nacht stirbt halt die Person, die gesagt hat, sie wäre Spion. Dann weiß man, okay, die Person, über die er gesprochen hat, ist möglicherweise einer von den Bösen. Jetzt kann es aber passieren, dass die Information ja auch vielleicht falsch war, weil Trunkenbold. Und das ist dann doof. Also diese Fairness schwingt immer mit. Wenn der Dämon stirbt, geht seine Dämonfähigkeit auf irgendeinen der anderen Schergen über. Wer das ist, wird bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob von Dämon oder vom Spielleiter, wie auch immer. Aber das Interessante ist halt, in den Tagphasen dürfen im Gegensatz zu den Werwölfen die Gestorbenen mitdiskutieren und weiterreden. So als Geister aus dem Totenreich quasi. Das heißt, man kann sich auch der Gruppe der Toten anvertrauen und sagen, hey, ich bin der Totengräber und ich weiß definitiv, Person X war tatsächlich der Detektiv und die hat zwei Personen nominiert. Einen haben wir hingerichtet, der war aber der Bürgermeister. Dann kann nur noch die andere Person, sofern jetzt kein Gifttrank oder was anderes im Spiel war, muss die andere Person der Giftmischer sein. Ne? Solche Konstellationen gibt es dann. Ja, und so haben wir dann fleißig vor uns hingespielt. Und ich habe tatsächlich ein paar Runden durchgehalten mit nichts tun. Nur ab und zu habe ich dann mal abgestimmt, bis ich mich dann am dritten oder vierten Tag den Toten offenbart habe und in der nächsten Nacht war ich tot. Also ich mutmaße, da war dann einer dabei. Und eine Person, das ist dann noch so ein Ding. Jetzt wird's aber windig. Sind wir jetzt gleich da oder was? Ja, da ist doch der Turm. Ah. Also. 2 Kilometer, ich bin noch 1 Kilometer weiter gelaufen. Ja. Okay. Naja, es ist ein flacher Binnensee, also hast du dementsprechend Wellengang. Weil je flacher, desto Welle. Kennt man ja auch vom Waginger See, ne? Der kann ja auch mal sehr schnell ziemlich Wellen werfen. Und noch eine Schleuse oder ein Sperrwerk. Kein Schleuse, Blödsinn. Was steht denn hier? Ja, genau. Historisch Königreich Hannover. Landkreis Diepholz, historisch Grafschaft Diepholz, Samtgemeinde Altes Land Lehmförde. 6658. Oh nein, was für ein Samstag. Na, vielleicht gibt das morgen nichts. Ich werde noch einen Spaziergang machen vorm Frühstück. Muss ich abends nicht so viel. Ich nehme mal eben ein bisschen auf. Suchst du den Cache? Mikro, ja. Ich weiß es nicht genau. Oben kommt man mit 1,80 Meter auch nicht weiter. Und da müsste man 2,20 Meter. Ich denke mal da hier nicht. Hast du da was? Nein, ne? Ich bin oben rein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hier irgendwo hin. Da oben ist das Nächste. Ja, da gehe ich dann nicht hin. Ich gehe mal hoch. Hier in die Seitlinger käme man dran. Da oben ist auch ein Nest. Was schreiben die denn? Nix. Was ist das? Ich hab einen Kuhn. Habe ich verstanden. Gut. Und da hinten ist jetzt das, geh ich von aus, wo wir sind. Ne? Ja. Ja. Naturpark Dümmer. Naturleben am Dümmer. Die Sanierung des Dümmers und seines Umlandes. Im Jahr 1987 beschließt das Land Niedersachsen die Sanierung des Dümmers. Die teilweise unterschiedlichen Interessen von Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Naturschutz sollen in Einklang gebracht werden. Die Wasserqualität wird durch die Reduzierung der Nährstoffeinleitung verbessert. Dazu wurde der Bornbach umgeleitet. Ein Schilfpolder ist in Planung. Das nützt den Pflanzen und Tieren im See und auch den Menschen, die sich am Dümmer erholen. Die Niedermoore der Dümmer Niederung werden gekauft und als Feuchtwiesen für den Naturschutz entwickelt. Örtliche Landwirte bewirtschaften weiterhin das Grünland auf den Naturschutzflächen. Das nützt vor allem den Wiesenvögeln und den hier wirtschaftenden Menschen. Der Fremdenverkehr entwickelt sich am Dümmer naturverträglich weiter. Das nützt den Menschen, die am Dümmer Ruhe und Erholung suchen, und gewährt ein eindrucksvolles Naturerlebnis. Wir sind da, ja. So, und die andere Seite, das ist halt in erster Linie so Zeug. Ich krall jetzt erstmal den Cache. Mit 1,80 Meter ist man klar im Vorteil. So. Ich kann da sogar noch 1-2 Zentimeter zulegen. Aber wo ich eben gerade war. Es gibt noch zwei Personen, die vielleicht erwähnenswert sind. Das eine ist der Mönch. Weil der Mönch darf eine Person, die vielleicht von dem Dämon zum Tode geweiht ist, schützen. Das heißt, die Person stirbt nicht. Oder darf der Mönch eine Person schützen, die hingerichtet werden soll von den Bewohnern? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Und eine zweite sehr interessante Rolle ist der Saint, der Heilige. Weil, wenn der Saint von der Dorfbevölkerung hingerichtet wird, hat automatisch die Dorfbevölkerung verloren. So, wie gesagt, kann man natürlich glauben, man ist der Heilige und ist es doch nicht, weil man der Trunkenbold ist. Also, es gibt viele interessante Varianten und beispielsweise also eine Person, die als angeblich als böse nominiert wurde, hat beteuert, er wäre der sogenannte Dämonenjäger, kann dann einen Pfeil auf eine Person schießen. Wenn es dann ein Dämon ist, dann ist derjenige oder ein Böser, dann ist der tot. Wenn das nicht ist, ich glaube, dann geht es daneben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er erschoss auf eine Person und diese Person starb nicht. Ja, und jetzt stellte sich irgendwann am Ende raus, ja gut, er war halt der Trunkenbold. Das heißt, sein Pfeil wirkte zu dem Zeitpunkt nicht. Den haben wir dann nachher umgebracht. Und dummerweise war er tatsächlich der Dämonenjäger. Tja, so kann es passieren, dass man falsche Schlüsse zieht. Aber es ist ein sehr interessantes Spiel. Eben den Cache zurückgelegt. Es macht meines Erachtens wesentlich mehr Spaß als Düsterwald, weil man nicht, wenn man rausgewählt ist oder gestorben ist, ewig lang rumliegen muss und nichts sagen darf, sondern nur noch zugucken kann. Ja, und wie gesagt, wenn man tot ist, hat man noch eine Stimme. Das heißt, man darf noch einmal bis zum Ende des Spiels abstimmen. Wann entscheidet man selber? Mitdiskutieren darf man immer, nur nominieren darf man niemand. Ja, und selber nominiert werden macht halt keinen Sinn, weil man ist ja schon tot, ne? So. Ja, so sieht's aus. Das Spiel endete für uns dann. Wir haben angefangen so, war bestimmt, wir sollten anfangen 20, wir sollten, nee, 20:45 war geplant und es war aber, glaube ich, 21:30 oder, also es war, ja, schön, wenn der letzte Mal mal was sagen würde, ne? Ja. Aber das ist dasselbe Problem wie bei uns. Oder der erste sagt noch zwei, oder? Ja. Ja, einen Abstand halten können sie auch nicht. Aber hier das mit den Rädern, das geht mir echt auf den Zeiger, das ist hier zu viel. Wolltest du innen gehen? Hä? Wolltest du hier gehen und dann gehe ich von der Seite? Hier, das ändert ja nichts an der Sache. Naja, dass dich das nervt mich, aber. Ich gehe immer nur so einen Schritt hinter dir und dann müssen die eben daran vorbei. Weil die Bahn gehört auch uns. Da bin ich ja, da kriege ich ja nix. Da hilft dann auch kein Helm, ne? Nee. Wird ja die Frisur zerstören. Nö, sie hatten ja welche auf. Zwei, ja. Aber der den Helden markierte nicht, ne. Ja, gibt halt so Leute, ja, ne? Ja, die gibt es überall. Ja. Idioten sind immer und immer. Ja. Na ja, gut, ich meine, wenn du ein hartes Teil abbekommst von so einem Fahrrad, Lenkrad oder Spiegel oder irgend so ein Scheiß, mhm, dann kannst du mit schweren Verletzungen oder Brüchen, ja, rechnen. Aber wenn der mir mit seiner Wampe oder mit der Schulter oder mit dem Arm vor meinen Ellbogen fährt, dann gehe ich mal davon aus, dann liegt er dann da. Ja, das sind die Leute, die dann auf ihren Fahrrädern immer die 1,50 Meter einfordern, mhm, aber zu Fußgängern nicht mal 30 Zentimeter halten können. Und da gilt der 1,50 Meter ja auch. Ja, das war tja, Nö, das interessiert dir auch nicht. Geht ja nur ums eigene Recht, hallo? Ja, aber ich bin in dem Moment der schwächere Verkehrsteilnehmer, auch wenn das... Die sind egal, es gibt keine Rechte. Ja. Wie in allen anderen Belangen der Menschheit auch. Beim Autofahren gibt es auch mein Recht. Das ist doch wichtig. Ja, ich glaube, es ist keine Frage, ob, es ist eine Frage, wann. Irgendwann bleibt so einer mal an mir hängen oder so ein Nee oder so eins. Kriege ich eigentlich Sonnenbrand oder könnte gut sein? Ein bisschen Vitamin D. Ja, morgen sehe ich aus wie ein Leuchtkeks. Aber nur bis zur Ellbogen. Ja, und im Gesicht und am Kopf, ne? Ach so. Das ist natürlich. Mir sehen ständig die Haare da rein, da ist bei mir nicht so viel. Ja, Glück für. Ich bin gestern Abend von sprach. Oder gestern Nachmittag. Ich dachte, wie spät ist denn jetzt? 2:30. Eine Stunde? Ja, ja, stimmt, wir hatten ja schon Mittagessen. Ja, ja. Stunde werden wir brauchen, hatte ich ja gesagt. Ja, aber jetzt noch nicht mehr. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir noch eine Viertelstunde. Wir haben ja schon 45 Minuten. So, was hatten wir heute Vormittag? Du warst bei dem Astronomie und ich bei der Gebärdensprache. Richtig. Heute Morgen hatten wir vom Erzeuger des Podcasts auf Distanz 1,5 Stunden Astronomie. Er hat so ein Mini-Planetarium mitgebracht. Aber recht cool, weil das ist so eine dunkle, also schwarze Kunststoffkugel mit den Sternbildern, also mit Sternkarten aufgedruckt in weiß. Und in dem Zentrum dieser Kugel befindet sich eine Lampe und wenn diese Lampe an ist, dann kann man durch die eine Seite der Kugel reinschauen, egal wo man gerade ist, in dieses Planetarium. Das ist quasi halbtransparent und die Lampe strahlt dann die gegenüberliegende Seite an. Das heißt also, wenn zwei Leute sich gegenüber in diese Kugel schauen, dann sehen sie zwar die andere Seite, die Seite, durch die sie gucken, die verschwimmt vor dem Auge und die Rückseite, die ist aber dann so opak, dass man die Person auf der anderen Seite dadurch nicht sieht. Also toll gemacht. So, und da drin befindet sich ein Teil, wo sich die Planeten und Monde um die Sonne drehen und um sich selbst. Das ist drehbar, da kann man die... Das ist schade, das hätte ich auch gern gesehen. Ne? Das ist kurz nachdem ihr raus seid. Ja, ich weiß, aber... Wasser geholt und... Nee, da kannst du auch so simulieren, wie es ist. Beispielsweise, wann steht der Mars so oder wann hast du einen Venusdurchgang oder wann hast du eine Sonnenfinsternis oder wie oder was. Sehr, sehr schön. Genau, wie das funktioniert. Das ist ja auch geil. Kannst du da halt sehr schön drauf sehen. Ja. Ja. Schon toll. Ist es. Aber der andere war auch, das war ähnlich wie beim Planetarium. Die Tür war zu, sie hat angefangen zu erzählen, dann ging die Tür wieder auf, dann kamen nochmal drei. Dann fingen sie wieder an und dann ging die Tür wieder auf. Also es mussten hinterher 3 oder 4 Leute stehen. Der Raum war gerappelt voll. War nur halb so groß wie eurer, aber der war gerappelt voll. Ja. Ja gut, quasi die Hälfte aus unserem Kurs ist ja dann rübergegangen. Ja, nee, da sind nur ein paar von angekommen. Die anderen sind von woanders gekommen. Ja. Wie auch immer. Aber es war schon sehr interessant. Man weiß da jetzt was mehr. Auch wie das halt mit Sternkarten ist und verschiedene andere Dinge. Also es war ziemlich interessant. Und danach war ja dann schon quasi Mittagessen. Wir haben ja bis zum Punkt Mittagessen gemacht. Wir haben verlängert, weil es einfach so interessant war und so viele Fragen kamen. Das war toll. Wie gesagt, Mittagessen. Und im Moment laufen auch wieder ewig viele Veranstaltungen, aber keine, die mich so direkt anspricht. Und deswegen gehen wir hier dieses kleine Stückchen um den See. Oder was heißt um? Am See entlang. Also auf dieser Seite ist mir die Weste sogar zu warm. Deswegen mache ich jetzt auch mal aus, weil ich muss diese Weste ausziehen. Ich schwitze wie ein Schwein. In diesem Sinne, bis später. Zurück beim Podstock schaute ich im Lötrium vorbei. Das war eine Dauerlötveranstaltung unter einem Pavillon neben dem Atrium, geschuldet der angeblich sehr sensiblen Brandmeldeanlage. Dort löteten Menschen an einem Röhrenradio herum und unterstützten andere Menschen, die ihre zuvor bestellten und mitgebrachten Lötbausätze fertigstellten. Eigentlich gedachte ich, mir Tipps zur Fehlersuche an der Platine des Laufbands der Holden zu holen, aber da war so viel los und die Menschen wirkten sehr in ihre Radioproblematik vertieft, dass ich nicht weiter stören wollte. So ging ich unverrichteter Dinge ins Atrium, wo ich aufgrund des Wortes Doggerbank und eines alten Bildes auf der Leinwand hängen blieb. Auch Menno Uki referierte über irgendwas mit Heringen. Spannend. Im Anschluss gab's KulturpessimistInnen 100, die große Live-Show über Serien und Filme nebst Vorstellenden aus dem Publikum. Die Podcast-ProtagonistInnen Becky, Christopher und Erik saßen auf der Bühne, wo auch sonst. Ein Stuhl war noch frei und da durften sich jeweils Freiwillige aus dem Publikum draufsetzen und zunächst ihre Lieblingsserie bzw. ihren Lieblingsfilm vorstellen. Die Protagonistinnen unterhielten sich dann darüber mit der freiwilligen Person. Parallel dazu gab es ein Zuschauerbingo, das Teddy kurzfristig kreiert hatte. Es ging um Begriffe, die auf der Bühne fallen könnten und tatsächlich hatten wenige Zuschauer auch ein Bingo. Es folgte die Luft nach oben, heitere Spieleshow. Dazu wurde im Vorfeld ein Fragenkatalog mit begrenzten Antwortmöglichkeiten erstellt, den Podstock-Teilnehmende per QR-Code erreichen und ausfüllen konnten. Die Antworten wurden prozentual ausgewertet. Jan Giesmann, seines Zeichens unter anderem Geräuschemacher, moderierte die Show mit Witz und Charme und ließ die Protagonisten Johannes und Stefan geräuschtechnisch eine Geschichte begleiten. Dazu hatte er ihnen diverse Utensilien bereitgelegt, die sie verwenden konnten. Wie üblich spielten Johannes und Stefan gegeneinander, so dass einer von Jan durch die Geschichte geführt wurde, während der andere einen Kopfhörer trug, der mit Schlagergut bespielt wurde, damit der nichts hört. Als der eine durch war, wiederholte sich das Spiel mit dem anderen. Ob und wie überzeugend der Spieler das geforderte Geräusch produzierte, entschieden Spielleiter und Publikum. Nach der ersten Runde kam der Zuschauerkatalog zum Tragen. Die Protagonisten bekamen nacheinander die Fragen vorgestellt und mussten entscheiden, welche der Auswahlmöglichkeiten die meiste Zustimmung erhielt und wie viele Punkte sie darauf setzen. Es war unfassbar witzig. Dementsprechend hungrig waren wir und froh, dass es im Anschluss Abendessen gab. Nach dem Abendessen fand der Podetry Slam statt. Mehrere ProtagonistInnen trugen ihre Beiträge vor und wurden von der Zuschauerjury bewertet. Die Jury bestand aus 5 Gruppen, deren MitgliederInnen sich untereinander auf eine Wertung zwischen 5 und 10 Punkten einigen mussten. Diese wurden jeweils auf eine Tafel geschrieben. Auf ein Zeichen der Moderatorin Judith und Vera, eigentlich Vera, hielten die Gruppen mit einem Hui der Zuschauenden die Täfelchen hoch. Von den 5 Wertungen wurde jeweils die beste und die schlechteste gestrichen und die Restsumme wurde der Slammenden für ihren Beitrag zugeschrieben. Am Schluss stand dann irgendwie eine Gewinnerin fest und erhielt einen wunderschönen Preis. Kleine Pause und plötzlich war Primetime! Auf dem Programm ein Musical. Ja, okay, Musical. Kann man mögen? Falsch. Es war nicht weniger als die Premiere von Esel und Teddy, das Musical. Mit Esel und Teddy unter der Regie der einzigartigen Musikleiterin und mitmusikalisierenden Leni Bohrmann. Applaus, Applaus, Applaus! Der imaginäre Vorhang lichtete sich und dann geschah das, was eigentlich immer geschieht, wenn ich eine Oper oder ein Musical besuche. Beim Phantom der Oper konnte der Leuchter nicht mehr hochgezogen werden. Bei Starlight Express fiel der Ton aus. Bei Esel und Teddy fiel weder die Badeente runter, noch war der Ton weg. Vielmehr war er da und das in Form einer Brummschleife. Auf diese Weise kam das Publikum in den Genuss der ungeplanten Sondervorstellung von Leni, Esel und Teddy in der Neuinszenierung von Warten auf Tongut. In den Hauptrollen Leni, Esel und Teddy, stoisch auf Stühlen wartend, inmitten eines hektischen Wimmelbilds der Tontechnik, die in Windeseile das Problem eingrenzte und behob. Profis eben. Und bevor jetzt irgendwer klug scheißt, man hätte ja vorher einen Soundcheck machen können, bla, hatten sie. Es gab irgendwann am Tag zwischen Veranstaltungen, mutmaßlich vor dem Podetry Slam, allerdings weiß ich's nicht mehr so genau, obwohl ich dabei war, diese Probe mit Gesangseinlagen unter dem Jubel der anwesenden Personen im Atrium. Da brummte nix, da war noch alles schick und zum Ende perfekt ausgesteuert. Egal, denn die Aufführung begann. Licht, Sound, 2 Podcaster, Esel und Teddy, im Begriff einen Podcast aufzunehmen, als sie plötzlich und unerwartet rückläufige Downloadzahlen in eine Schaffenskrise stürzte. Während Esel auf Erfolg in einem Geschichtspodcast hoffte, wählte Teddy den Weg zum schillernden Mallorca-Star. Fast entzweit erkennen sie mit Lenis Hilfe den Wert ihrer Freundschaft und ihres Schaffens und finden wieder zueinander. Und die Zuschauenden so die ganze Zeit. Applaus, Handylichter, weil keine Feuerzeuge. Und einer Stelle soll Gerüchten zufolge ein dicker alter Mann namens TJ gar fast ein Tränchen der Rührung verdrückt haben. Konfetti, Applaus, Standing Ovations, Zugabe, Applaus, Standing Ovations, Autogrammstunde. Ein phänomenales Ding, das die drei da aufgezogen haben und das mehr als verdient noch vor Ort mit Udos Podcastpreis ausgezeichnet wurde. Danach brauchte ich erst einmal ein Emotionsbier zum Runterkommen. Und weil es das nur im Zelthaus gab, Jugendschutz und so, machte ich des Regens wegen einen Abstecher zum Auto, griff mir die Regenjacke und spazierte zum Kühlschrank. Viel los war noch nicht. Die Musik für die Spätveranstaltung wurde aufgebaut und ich erhaschte einen kurzen Blick auf das Equipment. Der Pavillon draußen war behangen mit Mücken, deshalb fächelte ich mir in der Mangelung von GesprächspartnerInnen das Bier in die Aura und ging zurück zum Atrium, wo ich Gelegenheit fand, den MusicalistInnen meine Begeisterung auszudrücken. Und nu, mal gucken, ob was im Aufenthaltsraum geht. Dort fand ich Uki und eine Teilnehmerin im Gespräch übers Podcast machen. Da setzte ich mich zu und so ergab sich noch ein nettes Gespräch zum Abschluss, denn aufs Zelthaus hatte ich keine Lust mehr. Als alle Letzteres aufsuchten, ging ich ins Bett, wo ich zu den herüberschallenden Klängen zügig einschlief. Ich erwachte früh, aber erholt. Frühstück. Wir erhielten die Ansage, dass die Zimmer vor dem Mittagessen geräumt und besenrein hinterlassen werden müssen. Weil an der Toilettentür bis zum Frühstück stand, hatten wir das schon erledigt und Zeit zum Chillen. Da das Bett nunmehr abgezogen war, machten wir uns auf die Suche nach einem anderen Plätzchen und das in diesem draußen. Nasse Bänke, Bänke mit Flechten, Sitzgelegenheiten aus Paletten, feucht und grünspanig, doch plötzlich wurden wir fündig. Die Morgensonne wirft ihre Strahlen nach Südwesten, just auf eine Picknickbank. Es ist eine dieser überdachten Picknickkombinationen, die aus zwei Bänken und einem Tisch bestehen, wie man sie öfter als Piktogramm in Karten oder auf Schildern sieht. Wir sitzen auf der dunkelbraun gestrichenen Bank, die Tischkante im Rücken, unsere Gesichter mit geschlossenen Augen Richtung Sonne gewandt. Obwohl ich obenrum nur ein T-Shirt trage, ist mir nicht kalt. Vögel zwitschern, Gänse gackern, Krähen oder Gänsen, völlig egal, und in der Nähe klappert ein Storch. Wind rauscht in den Blättern und durch die Klettermöglichkeiten des Spielplatzes zu unserer Rechten. Ab und zu gehen Teilnehmer vorbei. Sie kommen vom oder gehen zum Zelthaus, während ihre Stimmen leiser werden. Morgenidylle. Ja, chillen in der Sonne und dann noch die Podiumsdiskussion. Grenzen von KI in Form einer Fishbowl. Wer es nicht kennt, in der Mitte sitzen die Stammdiskutierenden im Kreis, zwei Stühle sind frei. Drumherum sitzt hörend, aber schweigend. Das Publikum, und sofern ein Stuhl frei ist, kann sich jemand aus dem Publikum draufsetzen und erhält alsbald Gelegenheit zum Wortbeitrag. Wenn fertig, räumt die Person den Stuhl wieder und wer möchte, kann den Platz einnehmen. Also reden darf nur der Kuchen in der Mitte, die Krümel drumherum haben Pause. Es war etwas ausufernd, nichtsdestotrotz spannend und meinerseits erwartungsgemäß war viel zu wenig Zeit für die Beleuchtung des Themas vorhanden. Da hätte man durchaus eine Tagesveranstaltung draus machen können, nicht jedoch auf dem Podstock. Es folgte das Closing und dann war das Podstock 2026 Geschichte. Wenngleich eine epische Geschichte, die in die Annalen der Audiokonserven eingehen wird und unvergessen von Generation zu Generation weitergegeben werden wird. Vergessen sind Zeckenhühner und Goldbrand aus vergangenen Jahren, wenn der dicke alte Mann mit Gänsehaut von Brummschleifen, Gesang, Glitter, Mord im Uhrenturm und Planetarien schwärmt. Damals, TM, anno 2026. Dann war Mittagessen mit Schnitzel, Pommes und Salat, nebst anschließendem Küchendienst und danach die Industriespülmaschine leck, während die Spültuch-Crew die Frage erörterte, ob nun das Leben des Brian oder Scream das wertvollere Kulturgut wäre. Und als wir uns verabschiedeten, stand plötzlich die Frage im Raum, ob meine Holdegar nächstes Jahr einen Beitrag zum Thema Linkshändigkeit einreicht, sofern ich mich fürs Poetry Slammen bewirbe. Ich auf einer Bühne. Verrückte Idee. Man wird sehen. Frau auch. Kommt gut nach Hause, sagten sie. Und meine Standardantwort war, das wird schon. Meine Holde fährt. Irgendwo auf der A1. Sie fuhr tatsächlich und das auf der Mittelspur. Moderat schneller, als der Verkehr ganz rechts floss. Ich checkte gerade das Fediverse auf Podstock-Blues-Einträge, da überholte uns rechts ein silberner Kleinwagen, schoss bis zum vorausfahrenden LKW auf und scherte vor uns ein. Naja, eigentlich wechselte der Fahrer die Spur, als wir auf Höhe seiner Seite waren. So, Hinterrad. Und ungeachtet des Hupens meiner Frau zog er weiter rüber, sodass meine Holde stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Silberner Corsa, polnisches Kennzeichen und da waren sie wieder, meine Vorurteile erneut bestätigt. Und hey, da hebt diese Person noch grüßend ihre Hand. Kann man machen, obgleich, ich sag's mal so, Karma ist meine beste Freundin und die regelt das. Da habe ich volles Vertrauen. Genauso wie in die Fahrkünste meiner Holden, was ich bestätigte, als wir wohlbehalten zu Hause ankamen. Das war unser Podstock 2026, denn Podstock ist, was man draus macht. Da kommst du hin und wirst aufgenommen, kannst dich einbringen, musst aber nicht und kannst sein, wie, wer und was du bist, sagten sie, und es ist nicht gelogen. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 257 vom 16.04.2026. Das Podstock 2027 soll übrigens vom 18. bis 20.06. stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir teilnehmen, liegt bei 99%. 2028 ist hingegen unsere Teilnahme definitiv ausgeschlossen und bis 2029 läuft noch eine Menge Wasser den Rhein hinunter. Dennoch habe ich den Termin bereits notiert. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Hier zu Hause? Ja. Aber dann steht wieder der ganze Schrank voll. Dann könnten wir ja eine Platte auf den Tisch machen oder unsere Puzzlerolle mal wieder reaktivieren. Ist da nicht noch ein Puzzle drin? Ey, das muss weg, weil da fehlen ja Teile. Das muss weg! Weg den Dreck, wir nehmen was anderes. Ja, das Motiv ist ja nicht mehr schön. Das Motiv ist nicht mehr schön. Gut, und mit dieser Bombensensation endet diese, nein, endet es nicht, endet nur diese Szene auf dem Podstock. Ich sag mal, bis später.